Doch damit werden in der Regel nicht schonende Produktionsweisen unterstützt. Diese Mittel gehen zum weit überwiegenden Teil in die herkömmliche, industrielle Agrar- und Fischereiwirtschaft und damit immer auch in die Vernichtung von Natur. Dazu kommt, dass Staaten eine irrsinnig hohe Summe von jährlich mehr als 5,2 Billionen Dollar für die Subventionierung naturschädlicher Praktiken durch die Förderung fossiler Energie ausgeben. Und dieser Wert stammt aus der Zeit vor den Rekordpreisen für Gas und Öl und bevor viele Länder Entlastungspakete für ihre BürgerInnen schnürten. Doch die fossilen Energieträger heizen den Klimawandel an. Und der ist neben der Landwirtschaft einer der großen Vernichter von Biodiversität. Mit enormem finanziellem Aufwand wird von staatlicher Seite die Zerstörung der Natur unterstützt, statt verhindert. Mit diesen fehlgeleiteten öffentlichen Geldern entstehen weltweit verheerende Schäden. Für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dagegen gibt die Menschheit derzeit nur zwischen geschätzten 78 und 143 Milliarden Dollar jährlich aus. Das sind 0,1% der globalen Wirtschaftsleistung. Mindestens einen Teil der schädlichen Subventionen einzufrieren oder sie zu vermindern, könnte riesige Summen freisetzen, die in die Förderung von Biodiversität, auch im globalen Süden, umgelenkt werden könnten, zum Beispiel in Naturschutzgebiete, in die ökologische Landwirtschaft oder in den Ausbau erneuerbarer Energien.